Kundgabe 4480. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.11.1948. Ihr müsset von Gott gelehret sein. Und alle sollet ihr von Gott gelehret sein. Mein Geist muss in euch wirken, auf dass ihr einer geistigen Belehrung Verständnis entgegenbringen könnt, ganz gleich, in welcher Weise euch diese zugeht. Werdet ihr direkt belehrt von mir, so ist es auch erst eine Folge oder ein Zeichen meines Geisteswirkens in euch. Empfanget ihr die Unterweisungen von außen, durch meine Diener auf Erden, durch Mitmenschen, die in der Wahrheit unterrichtet sind, oder durch das geschriebene Wort. So werdet ihr es auch dann erst verstehen, wenn ihr durch den Geist in euch Aufklärung empfanget. Wenn der also in euch wirken kann, der mein Anteil ist. Wenn ihr also einen göttlichen Lehrmeister habt. Und diesem sollet ihr euch alle anempfehlen, ansonsten jede Belehrung von außen für euch nutzlos ist. Göttliches will mit dem Geist erfasst werden. Und Menschenverstand allein kann es nicht begreifen. Und versucht er es, ohne den Beistand des Geistes in sich aufzunehmen, dann wird es als Menschenwerk verbildet und unverständlich, in einer Form zutage treten, die mit der reinen Wahrheit nichts mehr gemein hat. Und es werden die Menschen dann nicht wissend, sondern im Irrtum stehend sein. Ihr müsset euch also von Gott belehren lassen. Ihr dürfet mir, so ich euch belehren soll, keinen Widerstand entgegensetzen. Und also müsstet ihr als erstes die Verbindung suchen mit mir durch inniges Gebet und dann, so ihr mir Fragen vorlegt, nach innen horchen und auf die Antwort warten. Und diesen Vorgang beachten die meisten Menschen nicht. Und sie harren nicht, bis in ihnen die Antwort klar und deutlich aufsteigt. Ihre Gedanken schweifen ab. Und sie machen dadurch eine Belehrung unmöglich, die ihnen aber sicher zuteil wird, wenn sie sich mir hingeben und nach innen lauschen. Inniges Gebet und das Verlangen nach rechter Antwort wird sie auch klar und wahrheitsgemäß denken lassen. Denn ich erleuchte den Geist dessen, der nach mir rufet und mich darum bittet. Dann kann er sich auch als von mir gelehrt betrachten. Und ich werde ihn wahrlich nicht anders unterweisen als den Empfänger meines direkten Wortes. Denn was mein Geist den Menschen vermittelt, ist immer und überall das Gleiche, weil die Wahrheit sich niemals verändern kann. Und so habt ihr alle die Möglichkeit, euch die reine Wahrheit zu verschaffen, so ihr zu mir kommt und mich darum angehet. Ich werde euch jederzeit ein rechter Lehrmeister sein und euch in die Wahrheit einführen, so wie ihr danach verlangt. Amen.